WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr habt die Mai-Feierlichkeiten gut überstanden. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute, wie immer, donnerstags, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Heidi. Und die Heidi ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Heidi. Weswegen hast du angerufen? Ich bin ganz schüchtern. Du bist ganz schüchtern? Ich bin ganz aufgeregt. Das kann ich gar nicht glauben. So. Ich gucke deine Sendung oft. Ja. Aber dass ich mal anrufe, hätte ich eigentlich nie gedacht. Ja, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Aber das habe ich dann jetzt einfach mal gemacht und mein Thema ist halt Sex. Sex? Ja. Ja. Und zwar bin ich seit 30 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ja. Und seit 6,5 Jahren haben wir keinen Sex mehr. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, ne? Warum ist das so? Warum? Tja, große Frage. Willst du nicht mehr oder will er nicht mehr? Er nicht mehr. Aha. Und hast du ihn gefragt? Ich will immer mehr und er will immer weniger. Und du kriegst gar nichts? Leider dazu gekommen, dass ich fremdgegangen bin. Er ist im Krankenhaus und am Dienstag, Nacht von Dienstag auf Mittwoch, bin ich dann einfach mal losgezogen und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich fremdgegangen bin. Ah, zum ersten Mal? Vor der Hochzeit, also geheiratet haben wir 89. Ja. Vor der Hochzeit, nee, dann war auch immer Schluss zwischendurch. Aber seit 89. Das erste Mal? Niemals, ja. Nein, also in den ganzen 30 Jahren, jetzt bist du einmal, nämlich kürzlich, fremdgegangen. Genau. Das vertiefen wir gleich, aber ich wollte dich gerade noch fragen, warum hast du deinen Mann gefragt, warum er keine Lust mehr hat auf Sex mit dir? Ja, klar, der sagt einfach, aus dem Alter sind wir raus. Ach Gott, wie alt ist er denn? 48. Na gut, also da ist noch eine gewisse Möglichkeit, ist er noch da, würde ich mal so spontan sagen. Aber er hat Bandscheibenleiden. Ach ja, gut. Aber das ist aber auch erst seit 3 Jahren. So. Seit 2006 ist halt hier irgendwie nichts mehr. Meine Liebe, jetzt bist du fremdgegangen. Mit wem bist du fremdgegangen? Also kein Name, wer war es? Wie hast du diese Person genau kennengelernt? Also ich habe eine Umschulung gehabt von 2000, also eine Rehabilitationsumschulung von 2004 bis 2006. Ja. Und da war er dann auch da. Also du kennst diese Person schon ein bisschen länger? Ja, seitdem haben wir uns mal wieder getroffen halt in der Kneipe. Ich war halt dann... Da war Live-Musik gewesen. Und da kam man dann in eine gewisse Stimmung und hat er den ersten Schritt gemacht? Ja, total frontal. Frontal, ja. Du hast es dann über dich ergehen lassen. Also im positiven Sinne, du hast es gerne mitgemacht. Ja. Der hat gar nicht lange rumgefackelt, hat einfach gewartet. Wo hattet ihr Sex? Wo hattet ihr Sex? Ja, bei mir zu Hause. Bei euch zu Hause, gar in eurem Ehebett? Ja? Mhm. Ja. So, ich gehe mal davon aus, dass dein Mann das noch nicht weiß. Nee, das werde ich ihm auch nicht sagen. Ja. Den Fehler habe ich einmal gemacht vor der Hochzeit. Da bist du jetzt fest entschlossen, es ihm nicht zu sagen. Ja. Ja. Mhm. Dann müsste ja alles in Ordnung sein, aber du rufst mich ja an. Ja, ich habe irgendwie schlechtes Gewissen. Ja. Aber du steckst natürlich auch wirklich in einem Dilemma. Du hast einen Mann, mit dem du 30 Jahre verheiratet bist und seit 6 Jahren keinen Sex mehr mit ihm hast. Er will nicht mit dir. Dann habe ich Verständnis dafür, dass jemand ausschert. Mhm. Einerseits. Andererseits würde ich in so einer Situation auch darüber nachdenken, will ich diese Ehe überhaupt so aufrechterhalten? Ja, das weiß ich halt so langsam nicht mehr. Ja, das ist die Frage. Wie ist denn die Ehe so, abgesehen von dem fehlenden Sex? Ja, eigentlich sonst gut. Also aber das belastet mich halt die letzte Zeit mehr als wie vor 2 Jahren oder so. Irgendwie kommt, vielleicht spielen da jetzt auch die Wechseljahre mit oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, weil aber wahrscheinlich ist auch deine Sehnsucht größer geworden oder wird von Jahr zu Jahr größer, auch nochmal Erotik und Sexualität zu erleben. Kann das sein? Naja, eben. Ja. Jetzt hast du mit dem Typ neulich die Nacht verbracht. Wie geht denn das jetzt weiter? War das jetzt so eine Nachtgeschichte? Nee, wir sind verabredet für Samstag. Für Samstag? Mhm. Und wo ist dein Mann am Samstag? Noch im Krankenhaus wahrscheinlich. Hat er was Schlimmes eigentlich? Die Ärzte können ihm nicht helfen. Die sagen, jetzt so langsam, dass es wahrscheinlich psychosomatisch wäre, sein Rücken. Achso, es geht jetzt im Krankenhaus auch um den Rücken. Verstehe. Vielleicht ist es ja auch psychosomatisch. Vielleicht fühlt er sich ja genauso irgendwie unwohl wie du. Und spricht darüber nur nicht. Kann das sein, dass du dich jetzt in diesen anderen Mann auch anfängst zu verlieben? Nee, eigentlich habe ich mich in einen anderen Mann verliebt. Ach, es gibt noch, du lieber Himmel, es gibt noch einen. Es gibt noch einen. Ja, ich bin... Je Oller, je Doller, die Heidi. Mann, oh Mann. Erzähl mal, wer ist denn der andere? Der andere ist... Also ich bin erkrankt, also ich bin in Rente. Ja. Wegen manisch-depressiver Erkrankung. Mhm. Und war von September bis November letztes Jahr in der Klinik. Den habe ich da kennengelernt. Und wie sieht der Kontakt bisher mit diesem Mann aus? Kumpelhaft. Achso, aber du... Und den habe ich direkt angesprochen, ob da vielleicht was laufen könnte. Und dann sagte er, nee, dann könnte mein Mann nicht mehr in die Augen gucken. Ach, der hat dann gleich an deinen Mann gedacht. Ja, ja. In diesem Mann, ich nenne ihn mal den Klinikmann. Das läuft bisher kumpelhaft, sagst du, aber da bist du verliebt. In diesem... Ja, er ist aber anderweitig verliebt, ja. Er ist gebunden. Mhm. Ja, hast du es vielleicht noch ein bisschen einfacher, Heidi? Deine Situation? Mann. Schon extrem, ja. Ja, es ist wirklich, du bist da, hast dich da sehr verwickelt in die ganzen Angelegenheiten und die, also nein, aber was heißt verwickelt? Letztendlich ist das die Grundfrage ist, an der hängt jetzt alles. Will ich weiter in der Ehe bleiben? Ist die Ehe mir als Ehe noch wert, nach dem, was alles passiert ist und wie ihr lebt? Das ist die Frage. Wenn die Frage, je nachdem, wie die beantwortet wird, wärst du unter Umständen eine freie Frau und kannst machen, was du willst. Mhm. Was ich nicht gut finde, ist auf Dauer, Heidi, so ein Doppelleben zu führen. Das ist nicht gut. Da fühlst du... Oft sehr dünnem Eis. Ja, und du fühlst dich da auch nicht gut bei. Du bist ja auch seelisch etwas labil, hast du mir gerade angedeutet. Das ist nicht gut. Das ist auf keinen Fall gut. Vielleicht hängt ja sogar deine Erkrankung auch mit der Unzufriedenheit in der Ehe zusammen. Kann das sein? Was? Ja, doch, eventuell schon. Ja. Nee, aber das war eigentlich bei mir schon immer so. Mhm. Andererseits kann natürlich ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Verliebtheit kann richtig frischen Wind ins Leben bringen und das Leben auch wieder aufhellen und das Leben schöner machen. Habt ihr Kinder? Nee, ja. Glücklich. Heidi, jetzt hast du mir alles erzählt. Ich kann dir dazu nur sagen, denke über deine Ehe nach, ob du das willst. Mhm. Welche Gefühle hast du denn bei der Vorstellung, dich eventuell von deinem Mann zu trennen? Ja, irgendwie schon Angstgefühle. Mhm. Ja, mit 16 kennengelernt halt. Ja. Aber noch bist du in einem guten Alter, wo man wirklich auch nochmal richtig neu anfangen kann und einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann. Kann man später auch noch, aber jetzt bist du in einem sehr guten Alter dafür. Überleg es dir. Und wenn du das nicht schaffst, irgendwie allein dazu ranzukommen, geh mal ab und zu in eine Beratung. Ja, die habe ich abgelehnt. Gut. Da ist immer das Problem, da muss man 9 Monate auf einen Termin warten. Und verstehe. Ach, letztendlich kannst du das, glaube ich, aber auch für dich alleine lösen. Du musst einfach nur die Frage beantworten, was will ich? Was will ich? Ehrlich, du musst es ehrlich für dich beantworten, was will ich? Und dann musst du ehrlich und mutig das umsetzen, was du dir vorher als Antwort gegeben hast. Hm. Mehr kann ich dir nicht sagen, liebe Heidi. Ja, lieber Domian. Aber so schüchtern warst du doch gar nicht. Finde ich. So finde ich das. Ich finde es gut. Ich bekannte mich jetzt gehört habe. Ich finde, du hast das wunderbar gemacht. Gut. So, Heidi, Domian. Ich sag einfach nur viel Glück, wie immer das Glück dann für dich auch aussehen mag. Ja, ich danke dir. Gerne. Also ich gucke auf deine Sendung. Auch wegen meiner Erkrankung. Also ich bin halt nachts aufgedreht und. Ja, ja, verstehe. Und das ist immer ein gutes Programm vielen, dann. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und mach's gut, Heidi. Tschüss. Yeah. Tschüss, Domian. Tschüss. So, ich wollte gerade noch was zu den Maifeiern sagen. Wisst ihr, dass mir das dieses Jahr wirklich aufgefallen ist? Mir geht dieser Brauch mit den Maibäumen tierisch auf den Senkel. Ich habe gestern Nachmittag in Köln, an 4 Stellen gesehen, dass irgendwelche Wahnsinnigen sehr schön gewachsene junge Birken einfach abrasiert haben, um die dann irgendwo an ein Haus zu pappen. Und an einer Stelle war es ganz krass, da hatten die wirklich einen richtig groß gewachsenen Birkenbaum abgesägt, um nur die Spitze oben rauszunehmen. Wenn das so weitergeht, haben wir ja in Köln bald keine Birken mehr. Also das finde ich einen ziemlich blöden Brauch. So nett das vielleicht gemeint ist, aber da sollte einem die Natur und die Bäume schon wichtig sein, finde ich. Ist mir dieses Jahr wirklich sehr aufgefallen. Ralf ist hier, Ralf ist 45. Guten Morgen, Ralf. Ich grüße dich. Ja, Ralf, um was geht's bei dir? Das große Thema Life-Sharing, Cook-Holding, Lust und Frust, Eifersucht und damit zurechtkommen. Das erste habe ich nicht verstanden. Life-Sharing, die Frau teilen. Ach, Cook-Holding. Es gibt die irrsten Begriffe mittlerweile für ganz normal, also Frauen teilen. Ja. Life-Sharing. Also wieder die spezielle Untergruppe des Cook-Holdings, des aus dem Englisch kommenden Kuckucksei ins Nest legen lassen. Und ja, du musst es mal ein bisschen erklären. Noch verstehe ich nicht so ganz recht, auf was es hinausgeht. Also du teilst deine Frau mit irgendjemandem? Also meine Frau hat sich dazu entschlossen, dass sie Lover haben möchte, dass er also mit mir keinen Sex mehr mag. Ja, kurz mal die Grundfragen. Wie lange seid ihr verheiratet? 10 Jahre und 16 Jahre zusammen. Ja, sagen wir 16 Jahre sie zusammen. Und seit, ja? Sie ist jetzt 32, ich 45. Ja, und seit wann will sie Lover haben, neben mir? Seit 2 Jahren hat sie entschlossen, dass sie also mit mir keinen Sex mehr haben will und hat dann begonnen, Lover mitzubringen. Also sie will mit dir überhaupt nichts mehr? Nicht ab und zu, sondern gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Warum? Sie konnte bei mir keinen Orgasmus bekommen, weil sich ihre Sexualität im Laufe der Zeit extrem geändert hat. Und dann war sie in einer permanenten Erregung, ohne die Entspannung zu finden. Was für eine Sexualität hat sie denn, die du ihr nicht erfüllen kannst? Sie hat sich vom sehr sanften entwickelt zu sehr Sex, der sehr dominant, sehr fast sadistisch ist und sehr feste Penetration, sehr harte Penetration, fast schmerzhafte Penetration. Das wünscht sie. Also sie will hart drangenommen werden. So richtig hart, was gar nicht dein Ding ist. Absolut nicht. Und dann sagte der Kopf nein. Und umso mehr sie es forderte, umso mehr sagte der Kopf nein. Mhm. Und nach dem Kopf hat der Rest des Körpers einfach dem Kopf Folge geleistet. Und ja, wenn man so nicht programmiert ist, dann kann man das auch nicht. Das kann man nicht erzwingen. Nee. Das ist unmöglich. Man kann vielleicht so eine Nuance in die Richtung gehen, aber man kann das nicht wirklich erzwingen. Mhm. So, daraufhin hat sie dann gesagt, okay, wenn du das nicht bringst in diesem Sinne, sage ich mal jetzt ein bisschen salopp, dann will ich aber andere Männer haben. Richtig. Und da begann die glaube ich, bewusste Erniedrigung oder das Ausprobieren, wie weit man es treiben kann oder ich weiß nicht genau. Also die bewusste Erniedrigung deiner Person? Meiner Person, dass sie einfach Kerle dann mitgebracht hat. Und du warst dann auch in der Wohnung? Ja. Ja? Wie läuft denn das ab? Erzähl mal. Na, sie kommt aus der Bar, weckt dich, sagt, bleib mal im Bett liegen, ich habe jemanden mit. Nein. Wie, du sollst im Bett liegen bleiben, während sie in eurem Ehebett mit einem anderen Typ... Nein. Da war sie noch im Wohnzimmer geblieben und das war der Beginn. Das war dieses Probieren wahrscheinlich auch, wie weit kann ich gehen, bringt mir das Befriedigung, keine Ahnung. Aber warum hat sie dich überhaupt wach gemacht? Um dich zu demütigen? Nein, ich glaube, um Peinlichkeiten zu vermeiden. Ach so. So, dann liegst du wach in deinem Ehebett und ein Zimmer weiter im Wohnzimmer auf der Couch geht zur Sache mit einem anderen Typ und deiner Frau. So begann das, ja. Und wie ist es jetzt? Wird die Suche ganz gezielt gemacht in diesem Kreis von Männern, Lovers, Bulls, wie sie sich nennen, die genau diese Konstellation wünschen. Und der Momentane wohnt praktisch bei uns. Der wohnt bei euch? Hm. Also der wünscht so eine Konstellation, dass dann ein Mann ist, der aber quasi auf dem Abstellgleis steht, aber anwesend ist und sowas mag der Mann auch. Der zieht einen Teil seiner Erregung auch daraus, dass er eine andere Frau, die jemand anderen gehört, bekommen kann. Aber deine Frau ist jetzt mittlerweile nicht von irgendeinem von diesen Männern schwanger? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Also obwohl der Verkehr ohne Kondom, nimmt sie trotzdem die Pille. Wie läuft denn das dann praktisch? Wohnt der wirklich bei euch? Quasi ja, also er ist im Monat 3 Tage mal nicht da. Wo schläft er denn? Dann im Ehebett und ich in meinem eigenen kleinen Zimmer. Und wie ist das dann so morgens beim Frühstück und beim Abendbrot überhaupt so im Alltag? Ich komme in die Rolle des Hausmanns, ich mache das Frühstück, ich mache das Bett, ich mache das alles schön. Ach, du servierst den Herrschaften das Frühstück dann auch noch? Sozusagen, wir frühstücken aber auch zusammen. Also das ist dann wieder relativ entspannt. Hat deine Frau schon mal darauf bestanden, dass du dabei bist, wenn sie mit dem Sex hat? Sie nicht, er. Und hast du es gemacht? Mhm. Du hast es gemacht? Wie? Zugeschaut. Also die liegen dann in eurem Ehebett und du, wo hast du dich aufgehalten? Ich habe im Schlafzimmer in der Ecke gesessen und zugeschaut. Angezogen? Ja. Wortlos? Sprachlos. Sprachlos, ja. Ralf, jetzt die alles entscheidende Frage, warum machst du das? Also die Ehe war an dem Punkt, wo der Sex überhaupt nicht mehr funktionierte, am Ende. Mhm. Ja. Und trotzdem wollte ich diese Ehe retten. Aber wenn eine Ehe am Ende ist, kann man die Ehe nicht retten. Das ist eine Sicht, die auch ich sehr lange genauso gedacht habe. Jetzt nach 2 Jahren müsste dir doch klar sein, dass du sie nun wirklich nicht retten kannst. Oder? Jetzt funktioniert das Miteinander wieder ohne Spannung, ohne Stress, natürlich auch ohne Sex. Aber dann, wenn das so funktioniert, dann muss ich sagen, dass du in irgendeiner Weise auch so gestrickt bist und das brauchst, so eine Demütigung. Oder? Sicher funktioniert das Ganze aus einer unglaublichen Dominanz von ihm gegenüber ihr und mir, aus einer Dominanz ihr gegenüber mir und einer Unterordnung von mir gegenüber den beiden. Mhm. Das lässt sich da nicht ganz wegdiskutieren in so einer Konstellation. Was empfindest du denn, wenn du da in der Ecke sitzt im Schlafzimmer und die machen's? Eifersucht, Sprachlosigkeit. Hass? Aber auch eine Erkenntnisfindung, ein Begreifen. Was begreifst du dann? Dass das, was er da kann, ich niemals könnte. Wie lange brauchst du es, um es endgültig zu begreifen? Wie lange brauchst du noch? Ich glaube, ich bin auf diesem Weg schon sehr weit. Was ist das Ziel deines Weges? Ich letztendlich ist das einzigste Ziel, dass wir die Partnerschaft retten. Ja, komm, vergiss es. Mhm. Weißt du, was ich jetzt gerne von dir gehört hätte? Das Ziel ist, mein Ziel ist, dass ich da rausgehe und wieder mit erhobenem Haupt durchs Leben schreiten kann. Das hätte ich jetzt gerne gehört von dir. Die eigentliche Hoffnung dahinter war mal, dass ich, wenn sie sich die Hörner abstößt, wieder im normalen Sex mit ihr landen werde. Willkommen im Land der Illusionen. Mhm. Du glaubst doch nie im Leben, dass das wieder rückgängig zu machen ist und ihr quasi in eine alte Harmonie reinkommt. Deine Frau hat jetzt eine Art von Sexualität entdeckt, die wahrscheinlich ihr sehr eigen ist, die sehr krass ist. Mhm. Die wird sich ihr Leben lang mit dir tot langweilen. Was sagt sie denn eigentlich dazu, wie das so weitergehen soll und wie es so ist? Also wenn wir uns ganz in Ruhe, ganz intim unterhalten, gibt es sehr viel Tränen, sehr viel Unsicherheit, sehr viel akzeptieren und begreifen, dass sie mir eigentlich unglaublich wehtut. Aber eine Hilflosigkeit auf ihrer Seite. Naja, also mein Bedauern hält sich da auch in Grenzen, eine Hilflosigkeit. Mhm. Sie macht es ja alles mit, sie hätte es ja auch in der Hand. Aber ich sage es mal ganz despektierlich, Ralf, der Waschlappen bist du in der Rolle, in der Situation, in der Konstellation. Ich sag's dir so klar. Ich will dich ja nicht beleidigen. Ich sag's dir einfach nur klar, um dich vielleicht auch aufzurütteln. Ja. Und ich merke ja auch, dass du, was anderes wäre ja, wenn du jetzt plötzlich entdeckt hättest, ich stehe da auch drauf, ich finde das auch scharf und ich mag diese devote Rolle und so. Aber so ist es doch gar nicht. Nein. Ich suche da auch gerade noch mein Standing und finde jetzt in ganz leisen, ganz kleinen Dingen auch Lust. Aber ich bin da wirklich noch... Vielleicht biegst du es dir auch hin, um dir diese absurde Situation zu rechtfertigen. Gerade hast du mir geantwortet, ich bin sprachlos, ich empfinde Eifersucht, das heißt für mich, ich fühle mich auch verletzt durch das, was ich da sehe und so weiter. Das wiegt für mich sehr schwer, diese Antwort von dir. Also Ralf, was macht das mit deinem Selbstwertgefühl? Ich horche an vielen Punkten noch sehr viel in mich rein, das gebe ich auch zu. Es ist aber auch eine Ich habe einfach den Eindruck, dass du so drauf bist, dass du all diesen ganzen Kram über dich ergehen lassen willst, mit der fantastischen Hoffnung, über diesen Weg deine Frau wieder zurückzugewinnen. Das glaube ich nicht. Ich kann dir da gar nicht mehr zu sagen, Ralf. Ich habe dich mal jetzt immer so eine Meinung von außen gesagt. Hast du hast schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Nee. Das ist ja ein Thema, wo man tunlichst aufpasst, weder im Freundes- noch im Familienkreis, noch im Berufskreis und so weiter. Das heißt, vor allen Leuten spielt ihr das normale Ehepaar noch? Absolut, ja. Weil dieses, was du mir ja auch sagst, dieses Waschlappen ist ja in so einer Konstellation sofort enthalten. Ja. Missverstehe mich nicht. Es liegt mir weit fern, dich zu beleidigen. Nein, ich habe das schon verstanden. Habe ich nicht als Beleidigung empfunden, aber ich wollte nur sagen, du kannst mit deinem Umfeld darüber nicht reden, weil. Ja, ist klar. Ich verstehe. Weißt du, abschließend vielleicht noch, dein Anliegen in Ehren, das ist ja auch rührend, dass du versucht hast, das vielleicht für deine Frau zu tun, um diese Frau wieder zurückzugewinnen. Muss man ja auch anerkennen und auch wertschätzen. Aber die Zeit ist über die Illusion hinweggegangen. Es sind schon 2 Jahre vergangen jetzt. Wenn, dann hätte sich das eher wieder fügen müssen. Nach 2 Jahren habe ich da keine große Hoffnung mehr. Mein Lieber. Ja. Wenn du magst, können wir in ein paar Monaten nochmal telefonieren, wenn sich die Lage irgendwie verändert hat. Dann Gute Idee. Kannst du dich sehr gerne nochmal melden. Ich möchte mich gerne mit dir nochmal unterhalten. Okay. Ja, sollen wir mal so verbleiben? Du meldest dich ganz einfach nochmal, wenn so... Dann machen wir das. Wenn dir der Sinn danach... Wenn eine Veränderung im Leben eingetreten ist. Genau. Mach das Richtige, das wünsche ich dir, Ralf. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Und jetzt möchte ich euch schon mal unser Thema für nächste Woche sagen. Das Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Zukunft. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Zum Beispiel, habt ihr Angst vor eurer Zukunft? Seid ihr vielleicht krank oder seid ihr schwer krank? Habt ihr Angst, was mit eurem Job vielleicht passiert? Freut ihr euch vielleicht sogar auf eure Zukunft? Habt ihr besondere Pläne, besondere Dinge, die ihr verwirklichen wollt? Und auch so die allgemeine Frage, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Vielleicht im Jahr 2100, 2150? Was sind eure Vorstellungen? Und ich möchte natürlich beim Thema Zukunft, muss das sein, auch vielleicht mit der einen oder anderen Wahrsagerin reden oder mit jemandem, der bei einem Wahrsager war und das Richtige prophezeit bekommen hat oder eben das ganz, ganz Falsche. Also Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Zukunft. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Katja und Katja ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Katja, hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Brüder haben mir auf der Rückfahrt von Ostern, wo wir bei unseren Eltern waren, verkündet, dass sie gerade einen kleinen, netten Privatclub gekauft haben. Ich will sagen, ein Bordell. Oh. Ja. Wie alt sind die Brüder? 2 Jahre jünger wie ich, 25. Sind das Zwillinge? Genau. Und die beiden Jungs haben ein Bordell gekauft. Richtig. Ich war erst ziemlich geschockt. Ich war mitten auf der Autobahn. Wusstest du, dass sie sich in diesem Milieu so ein bisschen rumtreiben? Ich wusste, dass sie Türsteher sind. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass, also ich meine, sie haben sich auch vorher in diesem Milieu nicht... Sie sind auf der Suche nach dem Geschäft, das sie irgendwie zu Geld bringt, mhm, aber ohne damit... Ohne viel zu arbeiten. Auch, also meine Brüder sind schon Menschen, die anpacken können. Sie haben auch beide, genauso wie ich, eine solide Ausbildung gemacht. Ja. Der eine bei meinem Vater als Schreiner und der andere als Modellbauer. Ja. Aber sie sind schon so, dass sie denken, sie möchten mehr erreichen als mein Vater, der heute sich noch krumm ackert und jetzt 52 ist und so viel macht den ganzen Tag von morgens bis abends und sie stellen sich das halt anders vor. Aber ich höre schon, ihr kommt aus einer ganz normal bürgerlichen Familie. Ja, das ist eben auch irgendwie ein wenig seltsam, weil meine Mama und mein Papa, die haben halt noch nie in ihrem Leben eine Zigarette geraucht und noch nie jemand anderen geküsst, außer sich. Also sich gegenseitig. Ja, als sich gegenseitig. Ja, ja. Die halten zusammen und die sind auch immer noch sehr eklig verliebt. Das muss ja nicht sein. Ja. Aber, ja, und... Ja, was hast du denn da in dem Moment gesagt, als sie es dir offenbarten? Ich habe gesagt, also ich habe laut gerufen auf der Autobahn, ihr spinnt doch. Aber die spinnen nicht. Die meinen es ernst. Die haben das wirklich gemacht. Und dann war erstmal Ruhe und 2 Minuten später kam dann halt... Meine liebe Schwester, wir brauchen dich auch, weil wir können da jetzt nicht irgendeine Hausdame hinsetzen, die uns abzieht und die, weiß ich nicht, das Geld uns unterschlägt. Wir brauchen dich. Das heißt im Klartext, was wollen sie von dir? Sie wollten von mir, dass ich die Hausdame mache. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau. Also das managt das ganze... Ding, genau, und das ganze wirklich, das ganze Ding unter meiner Obhut ist, dass die Mädchen auch nur mich kennen und genau, dass du die weibliche, den weiblichen die weibliche Akzent. Führungsperson da bin, ja genau. Das ist aber heftig. Richtig. Das ist aber krass. Was hast du denn da gesagt? Ich konnte eigentlich gar nicht viel sagen, außer irgendein Blödsinn, aber das war in dem Punkt, also erstmal war ich einfach nur geschockt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut. Also ich bin auch so ein Mensch, ich kann meine Brüder nicht im Stich lassen. Und nachdem sie mir halt erzählt haben, wie der Club aussieht und was sie damit wirklich vorhaben und wie viel Herzblut jetzt von ihnen, wie viel sie da reinstecken möchten, Hast du jetzt ich ja weiß, gesagt? Ich habe gesagt, ich schaue mir das an. Ich schaue mir erstmal den Club an, weil der redet immer viel, wenn der Tag lang ist. Mhm. Weil das Problem an Zwillingen, an Eineigen ist, die versuchen immer den anderen zu übertönen. Das heißt, die reden die ganze Zeit durcheinander. Mhm. Hast du dir mittlerweile den Club angeguckt? Oder? Mittlerweile bin ich die Chefin, ja. Was? Du bist mittlerweile was? Die Chefin. Du bist die Chefin, du bist drin. Ja. Also alles ist jetzt, es ging ja relativ schnell. Ostern ist ja noch. Ja, das so. Musste ja relativ schnell gehen. Das war auch das Problem an der Sache. Ist das denn alles legal, was da läuft? Das ist alles sehr legal. Alles angemeldet, alles ordentlich, das Steuer. Ist alles angemeldet, Finanzamt, alles geregelt. Ansonsten würde ich sowas gar nicht machen, wobei ich sagen muss, meine Brüder auch nicht. Mhm. Wie ist das denn? Sind die Brüder, sind die, wie viele Frauen arbeiten da? Ja, wir müssen jetzt halt neue Frauen werben. Und heute war halt so ein spezieller Tag. Wir haben den Namen vorgestern geändert. Mhm. Ach, neue Frauen heißt, die da vorher gearbeitet haben, die habt ihr entlassen? Nein, also eine Dame, die da vorher gearbeitet hat, die haben wir mit übernommen. Mhm. Genauso wie die Domina, die vorher auch die Chefin war. Mhm. Die macht auch ihre Termine noch dort in ihrem kleinen Studio. Mhm. Ansonsten haben wir vier wunderschöne Themenzimmer. Der Club ist von dem Vorbesitzer selber gebaut worden und wirklich wunderschön. Werden denn die Frauen ordentlich bezahlt? Ja, selbstverständlich. Nein, ich könnte das auch sonst überhaupt nicht. Mhm. Das ist alles freiwillig. Also ich bin ja auch wirklich einfach nicht aus dieser Branche. Deswegen, glaube ich, denken die Frauen, die da... Also ich habe heute... Das ist ja jetzt konfus, was ich rede. Entschuldigung. Das ist sowieso alles sehr konfus für mich. Wir haben das jetzt eröffnet, ein bisschen renoviert und viel Werbung geschaltet, weil dieser Club halt sehr runtergefahren war, weil die Vorbesitzer ihn mit Tränen in den Augen abgeben mussten, das Pärchen, weil sie die Kinder von ihm erstreiten möchten über Sorge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mussten sie diesen Club abgeben, aus Sorgerechtsgründen. Und jetzt haben wir neue Damen geworben. Und die waren jetzt auch die letzten paar Tage da, um sich vorzustellen. Ich habe mit denen gequatscht. Wir haben ein, zwei Tage zusammen verbracht. Du bist ja in einer sonderbaren Rolle, die du wirklich nicht kannst und kennst vorher, ne? Richtig, richtig. Wie ist denn jetzt aufgrund der wenigen Erfahrungen, die du jetzt schon gemacht hast, die wenigen Erfahrungen, dein Gefühl? Am Anfang war es ganz schlimm für mich. Ich habe mich so haltlos gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss meine kleinen Brüder in Anführungsstrichen, ich meine, die sind Kopf größer wie ich und haben viele Muskeln, aber es bleiben immer meine kleinen Brüder. Muss sie unterstützen und jetzt mit ihnen irgendwie diesen Weg gehen oder es zumindest versuchen. Ja, jetzt aber die Frage ist jetzt, ob du wirklich da auch moralisch hinterstehst, so etwas richtig, zu machen. Richtig, genau, das war auch für mich die Frage. Ja. Und das habe ich am Anfang ganz klar verneint und dann habe ich gesagt, Katja, guck dir das an, habe es mir angeguckt, fand es erstmal wunderschön, das Ambiente und jetzt ist es halt so, dass auch die Damen, die kommen, das ist halt nicht so, wie ich das immer im Fernsehen gesehen habe. Das heißt, du bist jetzt am Zweifeln? Nee, gar nicht mehr. Nee, achso, gar nicht mehr, achso. Nein. Aber wie ist das mit, ihr müsst doch jetzt... Zwei Damen haben heute ihr erstes Mal mit einem Freier gehabt. Mhm. Und ich bin ganz stolz auf die beiden. Mhm. Wir hatten einen wunderschönen Tag und haben gedacht, Mensch, kommt denn noch jemand, kommt jemand nicht? Weil das war halt so runtergefahren, dieser Club. Mhm. Aber jetzt müsst ihr doch eure Eltern belügen, oder? Nein, wir haben denen das gesagt. Ja, natürlich, wir können nicht anders. Wir lieben sie, ja. Ja, aber die müssen doch vom Glauben auf ewig abfallen, oder? Nee. Nee. Nee, wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Die Kinder. Meine Eltern sind so spießig, die sind auch genauso cool. Ich weiß nicht. Wir haben halt die ganze Zeit, meine Mutter merkt, wir telefonieren jeden Tag, meine Mutter merkt eigentlich jede Regung in meiner Stimme und sie wusste, stimmt was nicht. Mhm. Meine Brüder haben mir plötzlich ein Auto gekauft, damit ich da hinfahren kann, weil ich vorher keins brauchte hier in Köln. Aber da müssen die Eltern sich doch totschämen vor der Verwandtschaft. Und das habe ich halt auch gedacht. Also ich habe halt gedacht, oh mein Gott. Und meine Mutter sagte mir, was ist denn jetzt? Der Opa fragt immer. Und überhaupt der Kegelclub und so. Ach. Ja, oder ja. Wir kapieren und die dann, gar nicht, was und dann das ist. Dann habe ich sie angerufen aus dem Club mit der Nummer. Ja. Und mein Vater, gewitzt wie er ist, hat gesagt, oh, pass mal auf, da kann ich doch hier im Internet gucken. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, oh ja, hier, wusste ich doch. Also die kapieren wirklich genau, was das was da ja, ist. Ja, selbstverständlich. Komm am Sonntag gucken. Wir haben Sonntag Ruhetag. Das ist ja eine kuriose Geschichte. Gucken. Das ist ja eine kuriose Geschichte. Wirklich, ich habe solche Bauchschmerzen gehabt eine Woche lang, weil das Problem war, ich kann meine Mutter nicht anlügen. Ja, ja. Das geht nicht. Ja, ja. Ich konnte immer nur sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber das heißt doch, ich konnte sie nicht anlügen. Die Dinge genau. Fügen sich ganz gut. Ja, das ist Wahnsinn, aber jetzt, heute war halt so ein Tag, wo der erste Tag mit neuem Namen war und mit sehr viel Geld haben wir viel Werbung geschaltet jetzt. Mhm, nachdem wir endlich 2, 3 Frauen haben wir jetzt endlich Werbung für Männer geschaltet. Mhm. Und wir haben jetzt in 3 Tagen 4000 Klicks auf unserer Seite gehabt. Mhm, und heute hat das Telefon nicht stillgestanden und es kamen auch wirklich ein paar Männer. Was? Und heute ist der Tag, wo meine Brüder dann abends da hinkommen und völlig fertig mit der Welt sind und so erschöpft. Zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie depressiv sind. Ach so, warum? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Jetzt haben sie plötzlich totale Existenzängste. Hm. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das gut angelaufen ist, wieso haben sie dann Existenzängste? Naja, es ist ja, als wir es übernommen haben, sagte man uns, der Club wäre ein gut laufender Club. Das war de facto nicht so. Jetzt haben wir in den 2 Wochen halt viel versucht und es hat nichts funktioniert. Na gut, aber da, und dann darüber haben kann wir man. Ich gedacht, wir müssen den Namen ändern. Ja, okay. Aber ich habe dann gestern. Ja, Entschuldigung. Ich meine, da muss man jetzt ein bisschen Zeit mal für das habe ich Ihnen auch gesagt. Das ist eben das Problem. Ja. Meine Brüder sind halt doch meine kleinen Brüder und ich sage, ja. Leute, jedes Geschäft, egal was das ist. Ja. Ich meine, ich komme aus der Gastronomie. Ich habe viele also, Katja, Läden geleitet. Jetzt hast du uns aber eine ganz, ganz kuriose Geschichte erzählt. Die ist wirklich oder? Kurios, bis hin zum Opa, der auch noch danach fragt, was denn los ist. Also ja, wenn es jetzt alles auf ordentlichen Füßen steht, als gesetzmäßig wasserdicht ist. Das sowieso, ist, nein, ja, dann, niemals. Also ganz dann im Ernst, mögt ihr, da wäre ich da sofort raus. Ja, dann kann ich nur wünschen, dass die Mädels sollen bei mir sich wohlfühlen, ja. wie in der Familie. Die kriegen bei mir zu essen und alles. Also alles soll so sein, wir reden und über alles. Und also sag ich mal, dann sage ich mal so geschäftlich, toi, toi, toi. Vielen Dank. Ne? Schönen Gruß an die beiden Jungs. Entschuldigung, was ich noch sagen wollte. Ich finde das großartig, wie du sehr verhalten und doch explizit auf die Probleme des täglichen Geschäfts eingehst. Dankeschön, Katja. Ja, sehr nett, dass du sagst. Alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Oh, ich krieg wieder Besuch. Mein Redakteur Marc kommt und bringt eine Post. Ein Briefchen. Das ist immer spannend, weil ich nicht weiß, was in diesen Briefen drin steht. Hallo Domian. Bei uns hier in Viersen ist es verboten und strafbar, freistehende Maien zu fällen. Maibäume meint man wohl damit. Unsere Förster gehen hin, fällen Zweige auf Bestellung für kleines Geld. Das finde ich gut. Diese Art der Mai-Tradition wäre doch auch eine gute Idee für Köln. Das finde ich wirklich sehr gut, wenn die Förster die entsprechenden Zweige vielleicht abschneiden und man das dann für kleines Geld verkauft, ist das eine gute Idee. So sollte es auch Schule machen. Das, was die letzten Jahre oder auch dieses Jahr passiert ist, so geht das nicht. Das ist ein Frevel und eine Schande an der Natur. Vielen Dank. Gruß, Jossi. Viele Grüße zurück und schöne Grüße auch nach Viersen. So, weiter geht's mit Frank und Frank ist 23. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo Frank. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar wollte ich sagen, ich weiß, dass ich schon seit, eigentlich schon seit ein paar Jahren schwul bin, aber meine Eltern, die sind halt sehr erzkonservativ katholisch aus Polen. Da mache ich denen auch keinen Vorwurf. Die lieben mich auch wirklich richtig und ich bin sehr in der Kirche aktiv. Und katholische Kirche. Katholisch, ja, konservativ. Die kamen aus Polen damals, jetzt leben die schon 30 Jahre hier und haben, ja, die Kinder sind aufgewachsen und setzen natürlich jetzt alles dran, dass ich jetzt auch bald eine Frau kriege und so und meine Oma und alles Mögliche. Nur, kommt jetzt irgendwie so der Wille, es zu sagen, nur wenn ich das machen würde, würden meine Eltern mich, denke ich mal, rausschmeißen. Also es wäre auf jeden Fall, ich glaube mal für meinen Vater, der ist auch sehr gegen Schwule und wenn ich das immer so mitbekomme, wenn er irgendeinen, jetzt sage ich mal, sieht im Fernsehen und ich würde da hier nur Konsequenzen haben. Also ich Schauspieler quasi, ich kann das ganz gut überspielen, nur es zerfrisst mich irgendwie, nur ich würde es halt noch nicht machen, bevor ich noch nicht ausgezogen bin. Weil du wohnst noch zu Hause? Ich wohne nur noch zu Hause. Hast du denn in den letzten Jahren auch mal eine feste Beziehung gehabt? Ja, nur mit einer Frau. Mit einem Mann leider noch nicht, weil das ist einfach nicht machbar. Ich gehe noch zur Abendschule momentan. Mhm. Das heißt, man hat den ganzen Tag nur Schule und Arbeit im Kopf. Mhm. Und dann kann man am Wochenende mal nach Köln fahren oder so. Dann trifft man da ein paar Jungs und dann geht das schon. Das kann man ganz kurz dazwischen. Nur man hat keine Zeit für einen Freund, weil man halt jetzt muss noch ein Jahr machen bis zum Abitur. Ja, aber sexuelle Erfahrungen hast du schon gesammelt. Ja, klar. Ja. Nee, was da fühle ich mich auch wirklich dann sehr sicher mit. Ja. Was ist das mit der Frau? Du hattest eine Freundin? Ja, aber da ist bis auf Küssen war da nicht viel. Also wie lange lief das? 9 Monate. Mhm. Da waren deine Eltern aber beruhigt, dass da mal ein Mädchen auftauchte. Ja, klar. Ja, ja. Nur jetzt halt ist halt immer eine gute Ausrede. Ich habe halt viel zu tun. Jetzt war der letzte Monat auch voll stressig. Am Montag habe ich Abschlussprüfung mit der Ausbildung. Mhm. Und da kann man das ganz gut unter den Tisch kehren. Das ist auch momentan nicht so wichtig, weil ich war letztes Jahr auch sehr krank, lag 3 Tage im Koma. Meine Eltern sind schon um mich besorgt. Also Ich muss unterbrechen, sonst komme ich da gar nicht zwischen. Ja. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Jetzt Kaufmann im großen Außenhandel. Ah ja, sehr gut. Mhm. Und die schreibe ich jetzt am Montag noch Prüfung und so. Und dann hatte ich gedacht, irgendwo studieren zu gehen, nach Mannheim oder so, weil da eine ganz gute Uni ist. Mhm. Aber dann halt erst, wenn ich ausgezogen bin, weil ich glaube mal, wenn ich das sagen würde, würde ich gar keinen Kontakt mehr haben. Ja. Weil wenn ich das jetzt hier machen würde, ich sag dir, morgen setze ich auf der Straße. Ja, okay, aber das ist doch ein guter Plan. Das ist jetzt absehbar, dass du fertig bist. Mhm. Und wenn du dann studierst oder was auch immer du machst, auf jeden Fall gehst du weg aus dem elterlichen Haus oder aus der Wohnung, ist das doch ein guter Anlass, mal klar Tisch zu machen. Ja, das ist das Schwierige, wenn du halt mit keinem reden kannst oder wenn du halt jetzt nicht so einen hast, der dir jetzt... Ja, so wer weiß denn in deinem Umfeld von dir? Keiner. Niemand? Nein. Kein einzig guter Freund oder sowas? Du hast dich niemandem anvertraut? Ja, das war mal so ein früherer Freund aus der Realschule, da habe ich immer gesagt, ich könnte es mir vorstellen, aber den habe ich auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Okay, du bist ganz alleine mit der. Ja, weil das Problem ist, ich wohne ja auch auf dem Land und bin halt in der Kirche sehr aktiv. Du hast halt keinen und du kannst es halt nicht so reden, weil alle erwarten, dass du halt eine Frau hast. Und ich verstehe, Frank, ich verstehe. Insofern finde ich das Vorhaben sehr gut und ich finde, offensichtlich ist auch der Druck bei dir jetzt so groß, dass du das auch sagen musst. Ja, weil es ist schon komisch, wenn du dann morgens am Tisch sitzt und du weißt, du hattest in der Nacht was mit Jungen gehabt oder hast dich getroffen mit denen und dann schaust du deinen Eltern in den Augen und denkst du dir, Freundin, schön, herrlich. Aber dann müssen deine Eltern, das wird wahrscheinlich ein Erdbeben dann geben, so wie du sie schilderst. Hast du Geschwister noch? Ja, ich habe 3 Geschwister. 2 Brüder und eine Schwester. Glaubst du, dass die auch so krass denken oder sind die ein bisschen toleranter eingestellt? Also der zweitälteste Bruder, der ist ein bisschen was toleranter. Der würde das akzeptieren. Meine jüngere Schwester, ja, die ist da auch sehr strikt. Ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und mein ältester Bruder, zu denen haben wir momentan gar keinen Kontakt. Das zerfrisst meine Eltern auch ein bisschen. Also okay, das wird dann ein Erdbeben geben? Auch nicht nur ein sehr großes Erdbeben. Ein sehr großes Erdbeben. Ja. Aber da musst du dann durch, Frank. Ja, so ist es. Also und dann müssen sie halt lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Ich glaube, die werden das akzeptieren, aber ich werde dann nie wieder was mit denen zu tun haben. Weil das kann man nicht so sagen. Es wird erstmal ein Mega-Schock werden, das ist mir klar. Aber lass mal ein paar Jahre ins Land ziehen. Ich glaube, dass die christlichsten Katholiken dann doch irgendwie sich besinnen, dass es um Liebe zu dem Kind geht und nicht darum, ein Kind eine Lebensauffassung aufzuzwängen. Ja, aber das haben sie auf jeden Fall, sagen schon Schwule, das sind schlecht. Ist mir schon klar. Aber ich hab die Hoffnung, dass sie dann irgendwann doch ein bisschen klar werden und denken, dass es ihnen um dein Glück geht und um die Liebe zu dir, dass sie dich so annehmen. Das will ich mal hoffen. Es kann natürlich auch sein, dass es für lange Zeit kaputt bleibt. Aber das musst du machen. Da gibt's nichts zu diskutieren. Nee. Ich bin mir jetzt auch letztens erst klar geworden, dass ich das bin und dass ich Frauen total interessant finde, total nett, komme ich gut klar mit denen, aber es bringt nichts. Ne? Aber da sind wir beide uns ja einig. Du musst es machen. Mach es, wenn du jetzt deinen Wechsel da planst, von zu Hause auszuziehen. Und dann mach es. Und dann musst du es aushalten. Dann wird es erstmal hart werden. Aber da musst du durch. Mhm. Ja? Dann, ja, nee, es ist halt nur nicht einfach, wenn du alleine bist. Und ich weiß, Frank. Ich und weiß. Das ist mir völlig, also es ist so schön, wie es ist, wenn du dann Gleichgesinnte triffst oder so. Aber du weißt dann am nächsten Morgen. Aber es ist für dich dann auch ganz einfach, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du in einer anderen Stadt bist, dann hast du andere Menschen um dich herum, andere Eindrücke. Das ist gleich ein anderes Leben. Ja, ich denke auch. Also mach es. Ich halte dir die Daumen, ich drücke dir die Daumen. Und ich merke schon, du brennst ja geradezu, das zu sagen. Du wirst es auch tun. Und ja, viel Kraft und Durchsetzungsvermögen. Bitte? Vor nächstes Jahr wird das nichts. Naja gut, aber immerhin, dann hast du es ja... Ja, vor, das also es muss nur irgendwie mal raus. Ja, man genau. Muss irgendwann mit einem mal sprechen, weil es ist halt immer blöd. Verstehe. Weißt du, hat halt nicht jeder immer Zeit, irgendwas zu sagen. Und lieber Frank, wir können dir vielleicht rufen. Wir rufen dich gleich nochmal an und wir geben dir mal noch eine Telefonnummer. Du wohnst in der Nähe von Köln, sagst du? Ja, genau. Ja, hier gibt es so diverse Schulenberatungen. Vielleicht... Mhm. Erkundigst du dich da mal. Wir geben dir auf jeden Fall gleich mal die Telefonnummer, dann hast du da noch eine Anlaufstelle. Ja? Ja, okay. Sehr gerne. Frank, alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Jenny ist 30 und hat sich auch hier gemeldet. Hallo Jenny. Hallo Domian. Hallo Jenny. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich am Donnerstag die Diagnose bekommen habe, dass ich angeblich einen Gehirntumor haben soll. Dass du angeblich einen Gehirntumor haben sollst. Was ist das für eine komische Diagnose? Hast du nur einen oder hast du keinen? Angeblich soll ich einen haben. Also es geht daher, dass ich und mein Mann seit längerem den Kinderwunsch haben. Mhm. Und dann macht man halt irgendwelche Untersuchungen längere Zeit. Und durch dieses Hormonbild oder dieses Blutbild, was wir gemacht haben, ist ein Wert dermaßen ausgeschlagen, dass es nur ein Gehirntumor sein kann. Mhm. Und jetzt habe ich am Montag einen Termin zum MRT. Ah, verstehe. Das war die erste Vermutung jetzt und jetzt geht's weiter. Jetzt wird genau untersucht. Genau. Es gibt halt nur zwei Möglichkeiten, warum dieser Wert hoch ist. Und die zweite Diagnose ist halt definitiv dieser Gehirntumor. Und die andere Möglichkeit? Ist halt, wenn man ein Kind bekommen hat und stillt, dass dieser Wert so hoch ist. Aber da ich noch nie ein Kind bekommen habe, kann halt der Wert nur durch diesen Gehirntumor so hoch sein. Und eine dritte Möglichkeit gibt es nicht? Kann mir kein Arzt sagen. Mhm. Und das ist halt im Moment das, was mir zu denken gibt. Also die Ärzte meinen es. Was für ein Gefühl hast du jetzt im Moment? Welcher gefühlsmäßigen Lage bist du? Gemischt halt. Weil viele Ärzte sagen halt, wenn es das wäre, ist es halt nicht so schlimm, weil es immer gutartig wäre. Das kann man jetzt aufgrund der wenigen Hinweise, die man hat, schon sagen, dass es gutartig wäre? Also zu 95% ist es immer gutartig. Mhm. Aber halt, da ich im Bekanntenkreis schon mal jemanden hatte, der sowas hatte und daran auch leider verstorben ist, ist halt für mich halt so eine gemischte Situation. Ja, verständlicherweise. Ich glaube, jeder hätte im ersten Moment Angst, wenn das Wort Gehirntumor fällt, dann hat man natürlich große Angst. Oh und, ja, das stimmt. Aber da, wie du schon sagst, gibt es ja ein riesen Spektrum von möglichen Erkrankungen, welcher Art und wie intensiv und wo ist der und so weiter. Das ist ja alles noch gar nicht geklärt bei dir. Nun ist am Montag hast du die Untersuchung, sagst du? Genau, am Montag muss ich ihn halt zum MRT. Vielleicht weiß man dann wirklich schon wesentlich mehr. Ich hoffe es, aber ich hoffe auch, dass es definitiv das nicht ist, dass es was harmloses ist. Aber man denkt halt sehr, sehr drüber nach. Nun ist natürlich dann auch wieder schlimm, so eine Zeit zu überbrücken, jetzt bis Montag. Da macht man sich ja wahrscheinlich tausend und tausend Gedanken. Ja, oh ja, auf jeden Fall, weil vor allen Dingen normalerweise hätte ich so schnell nie einen Termin bekommen. Mhm. Normalerweise müsste ich noch länger warten, aber trotzdem bis dahin ist es noch so lang. Hast du sonst irgendwelche Beschwerden, Kopfschmerzen oder irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ja, jetzt mittlerweile denkt man drüber nach, weil ich sag mal, jeden zweiten, dritten Tag hatte ich immer Kopfschmerzen, jetzt über ein halbes Jahr. Mhm. Wo man dann denkt, so kommst du jetzt davon, kommst nicht davon. Mhm. Also viele Sachen, wo bist du denn, darüber nachdenkt. Ja, klar. Bist du denn ein Typ, der früher auch schon mal öfter mal so Kopfschmerzen hatte? Eigentlich nicht. Also, sagen wir mal, ich bin in Schichtarbeit tätig und dann denkt man halt, okay, es kommt davon und dann ist halt mal ein bisschen Stress auf Arbeit oder sonst was. Aber wenn man halt sowas hört, dann denkt man über jede Kleinigkeit nach. Na klar. Das ist das Problem, was ich, glaube ich, im Moment habe. Ja, das hätte jeder. Das würde mir ganz genauso gehen, dass man dann besonders in sich hineinhorcht und überlegt, was ist denn das und dieses und wie war das vor ein paar Wochen und vor ein paar Monaten. Wie ist denn dein Partner jetzt mit dieser Vermutung umgegangen? Ja, also ich bin verheiratet und mein Mann, als ich ihm das gesagt habe, ist natürlich auch, glaube ich, für ihn eine Welt zusammengebrochen. Er hat sich halt das nicht so sehr anmerken lassen, aber ich habe halt gemerkt, dass es ihm sehr, sehr nahe geht. Mhm. Man merkt halt auch jetzt in der Zeit, dass er mir sehr, sehr beisteht. Das ist auch gut so. Das ist gut, ja. Aber halt, wenn ich halt alleine bin, denke ich halt sehr, sehr viel darüber nach, wie es halt wäre, was ist, wenn es dann doch so ist. Also ich... Das ist ein bisschen eine doofe Situation. Das ist wirklich eine doofe Situation, aber ich würde jetzt erstmal mich dazu zwingen, Jenny, nicht das Schlimmste zu denken. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber ich würde erstmal jetzt davon ausgehen, dass sich die Sache vielleicht zum Guten doch hin auflöst. Weil wenn du dich jetzt so sehr da reinsteigerst in eine Angst, macht dich das völlig fertig. Versuch dich bis Montag abzulenken. Das machen wir schon irgendwie. Macht alles möglich, was einfach Spaß macht. Können wir eine Vereinbarung treffen? Dass wir beide am Montagabend, also Montagnacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag nochmal telefonieren. Dann wirst du wahrscheinlich doch, die werden dir doch sofort was sagen oder wie wird das gehen? Ja, also ich habe Montag den Termin und am Dienstag habe ich den Folgetermin bei meinem behandelten Hauptarzt, also der das in die Weg geleitet hat. Und aber ich denke mal, dass ich am Montag schon definitiv eine Diagnose habe, ob was da ist oder nicht. Gut, da kann meine Redaktion sich ja mit dir in Verbindung setzen. Entweder telefonieren wir Montag oder Dienstagnacht miteinander. Das wäre super. Und dann können wir mal gucken und dann unterhalten wir uns auf der Basis dessen, was dann wirklich auch rausgekommen ist. Jetzt hoffen wir ganz einfach mal, dass das ein böser Spuk ist und dass sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst und dass nichts Schlimmes dabei rumkommt. Das ist natürlich der idealste Fall. Genau. Wir drücken die Daumen, ich drücke die Daumen und alle Leute, die jetzt zuhören und zusehen, auch Jenny, das glaub mal. Das wäre echt super nett. Ja. So, also wir drücken die Daumen, wünschen ganz viel Glück für Montag und wir telefonieren Montag oder Dienstagnacht wieder miteinander, okay? Okay, machen wir. Alles Gute und kommen gut durchs Wochenende. Okay, danke schön. Tschüss, Jenny. Ciao. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Manuela. Manuela ist 29. Guten Morgen, Manuela. Ja, hallo. Hallo, Manuela. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich einen Sohn habe. Ja. Den habe ich vor 7 Jahren zur Welt gebracht. Mein Sohn erlitt 3 Tage nach der Geburt einen Schlaganfall. 3 Tage nach der Geburt schon? Ja, richtig. Wie kriegt man das mit bei so einem kleinen Kind? Also, die Geburt war sehr schwierig. Und es ist dann so gewesen, dass er direkt, als ich ihn zur Welt gebracht habe, hat er einen Krampfanfall gehabt. Mhm. Ja, und dann haben sie ihn halt untersucht. Dann hatte er mehrere Atemaussetzer. Mhm. Und dann kam er sofort in die Kinderklinik. Und da haben sie mir dann gesagt, dass er einen Schlaganfall hat. Was ja ein Schock ist, wenn man gerade frisch ein Kind bekommen hat und der kleine Kerl hat dann schon so eine schwere Erkrankung. Ja, natürlich, klar, weil man denkt, man geht ins Krankenhaus, bringt jetzt ein Kind zur Welt und kommt nach 3 Tagen genau, nach Hause. Genau. Wie hat denn der Kleine den Schlaganfall überstanden? Ja, also wir hatten ganz viele Schutzengel gehabt, weil die Ärzte haben ihm eigentlich eine Überlebenschance von 2 Wochen gegeben. Mhm. Habe ich aber auch erst viel später erfahren. Das haben die mir natürlich nicht sofort auf die Nase gesetzt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass er halt sprachbehindert ist. Mhm. Ich war auch 4 Jahre im Glauben, dass er eine geistige Behinderung hat, weil die Ärzte das gesagt haben. Also wir haben halt viele und mehrere psychologische Tests gemacht, in dem er in Anführungsstrichen komplett durchgefallen ist. Mhm. Und irgendwann sind wir nach Bremen gefahren, weil da ist eine Klinik, die sind spezialisiert auf Kinder mit Schlaganfällen und ihre Spätfolgen. Mhm. Weil ich mir einfach gedacht habe, der Junge ist so intelligent, der kann überhaupt keine Behinderung haben. Also jedenfalls nicht eine geistige. Mhm. Wie hast du, das ist eine Sprachbehinderung, das heißt, er kann nicht sprechen? Er spricht, aber nicht altersgemäß. Ach so. Und woher wusstest du oder woher hattest du so mitbekommen, dass er durchaus intelligent ist? Ja, weil er Sachen gemacht hat, die ein Kind, das also was jetzt geistig behindert wäre, hätte er nicht machen können. Mhm. Na, und auch die Therapeuten haben gesagt, das kann nicht sein, der Junge ist so intelligent, der ist nicht behindert im Kopf jetzt, ne? Ja, und in Bremen hat sich das auch herausgestellt, dass Gianluca vom Kopf her, vom Verstand her total gesund ist und dass es wirklich nur eine Sprachbehinderung ist. Kann man denn diese Sprachbehinderung doch vielleicht so weit trainieren, dass sie irgendwann ausgemerzt ist? Ja, also die Ärzte haben nicht mal gedacht, dass er überhaupt jemals so sprechen kann, wie er es jetzt kann. Und jetzt steht natürlich jetzt in den Sternen geschrieben, wie weit es noch weitergeht mit seiner Sprache. Ne? So körperlich funktioniert alles? Es funktioniert wirklich alles. Jetzt ist er 7 Jahre alt, hast du. Ist er schon irgendwie in einer Schule? Ja, er geht auf eine Behindertenschule, weil jetzt im Laufe der Jahre sind ein paar mehr Sachen rausgekommen. Er hat Spuren von Epilepsie, hatte aber noch keinen Anfall, könnte aber jeden Tag passieren. Und er zeigt sehr aggressives Verhalten. Also das spüren wir hier in der Familie ganz extrem. Und er hat halt im Enddarm fehlen ihm Nervenzellen. Das heißt, er trägt auch noch Pampers, ne? Ach so. Und? Ja, und wir waren mit Gianluca schon in der Tagesklinik, weil er, wie gesagt, sehr aggressives Verhalten zeigt, was ja normal ist, weil er kann seine Gefühle gar nicht äußern und irgendwo muss es ja auch hin. Ja, ja, sicher. Noch eine Frage zu der Darmgeschichte. Ist das auch eine Folgeerscheinung der Schlaganfall? Wissen die gar nicht. Also wir haben eine Darmspiegelung machen lassen, sein Schließmuskel wurde erweitert in der Vollnarkose. Die wissen gar nicht, wo das Problem wirklich herkommt. Ne? Die vermuten aber auch, dass das eine Kopfsache ist. Wollte ich gerade auch sagen. Vielleicht ist es auch alles eine seelische Verkrampfung. Genau. Und, Ja, und wir wollten unbedingt Hilfe vom Jugendamt haben. Also wir brauchen Hilfe von der Familienhilfe. Und das Jugendamt stellt sich leider komplett quer, ne? Stellen sich quer, indem sie sagen, die wären für Gianluca nicht zuständig, weil er eine Behinderung hat. Und die Kinderpsychologen sagen halt, stopp, er hat eine Teilbehinderung. Das heißt, vom Kopf her ist der Junge fit, das haben wir schriftlich von der Klinik. Er ist nur sprachbehindert, das heißt, er ist erziehbar. Wer wäre denn zuständig? Eingliederungshilfe wäre zuständig und mit denen habe ich auch telefoniert. Aber die empfehlen mir einfach, Gianluca abzugeben in eine Einrichtung für ein paar Wochen oder ein paar Monate, dass wir uns erholen können von dem ganzen Stress. Ja, und dann kommen wir wieder nach Hause. Ja, und dann? Wem ist dann geholfen? Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen Hilfe, weil ich habe meinen Sohn auch hier mit in die Ehe gebracht. Und es ist sehr schwierig. Es ist verdammt schwer, weil er ist Welche konkrete Hilfe meinst du? Welche braucht Familienhilfe. Ihr? Was heißt das genau? Das heißt, dass jemand nach Hause kommt und mir hilft, Gianluca quasi zu erziehen. Mir hilft, mit Gianluca wieder umgehen zu können. Ah, verstehe. Das kann ich nicht mehr. Du hast gerade gesagt, du hast den Jungen mit in die Ehe gebracht. Das heißt, dein jetziger Partner ist nicht der Vater. Nein, aber er akzeptiert ihn wie sein eigenes Kind. Also wir gehen hier zusammen auch durch die Hölle. Aber es zehrt an den Nerven, wir können auch nicht mehr. Wie alt war der Kleine, als du mit deinem Partner zusammenkamst? Anderthalb. Das ist aber dann auch eine tolle Leistung von deinem Freund, dem Partner. Ich bin total stolz auf ihn, aber er hat auch schon oft gesagt, er kann nicht mehr. Also es geht wirklich? Gianluca hat ja auch eine Wahrnehmungsstörung. Das heißt, er geht raus, er rennt einfach über die Straße, er macht diverse Autos kaputt, weil er meint, er muss arbeiten. Und wir können ihn nicht aus den Augen lassen. Gibt es noch ein Kind in der Familie? Ja, ich habe noch einen. Der Kleine ist 4 Jahre alt. Gut, um den musst du dich auch kümmern. Ja, richtig. Das heißt, ihr seid wirklich 24 Stunden voll beschäftigt. Voll beschäftigt, auch nachts. Mein Sohn steht nachts alle Stunde auf und will unbedingt in meinem Bett. Und ich kämpfe gerade damit, dass er in seinem eigenen Bett schläft. Das heißt, ich bin nervlich total am Ende. Das ist ja eine enorme Belastung. Richtig, weil der Tag muss ja auch irgendwie funktionieren und das schlägt auch auf die Gesundheit. Ich bin krank geworden. Das glaube ich, Das glaube ich. Also dir liegt es jetzt ganz viel daran, Hilfe zu kriegen. Du hast Familienhilfe gesagt oder vielleicht auch irgendwie etwas anderes. Wir werden uns mal jetzt schlau machen. Vielleicht können wir dir auch noch, wahrscheinlich hast du aber schon sehr viel selbst recherchiert. Ich habe sehr viel selbst recherchiert. Ich war ja auch selbst beim Jugendamt und ich habe alles, wir waren bei einer Kinderpsychologen. Ich selber bin auch in Behandlung bei einer Therapeutin. Wir kämpfen, aber... Aber wer weiß, vielleicht hat mein Psychologe, der Peter, doch auch noch eine Idee, dass es euch dann irgendwie weiterhilft. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so wäre, Manuela. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich an. Ja, super. Und dir und deiner Familie und vor allen Dingen dem Kleinen natürlich von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Benjamin Vlies. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne schon mailen oder ab 0 Uhr anrufen, sind wir da. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye. Ciao.